Schön. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Aydin. Ich bin hier als Assistentärztin tätig und heute für Sie zuständig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ja, klar, Hauptsache mir hilft jemand. Mir geht es gar nicht gut, ja. Okay. Ich würde zuerst ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie heißen Sie? Ich heiße Martha Baumgart. Martha Baumgart. Könnten Sie Ihren Nachnamen buchstabieren? Nee, Baum wie B-A-U-M, wie der Baum, und dann ja. G-A-R-T. G-A-R-T, okay. Martha mit T-H. T-H, oder? Genau, oh. Mit T-H, genau. Okay. Frau Baumgart, wie alt sind Sie? Ich bin 66 Jahre. 66, okay. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ich bin 1,56 Meter und ich wiege 84 Kilo. Ich weiß, das ist zu viel. Ja, etwas. Frau Baumgart, was führt Sie zu uns? Was für Beschwerden haben Sie? Ja, ich habe mit einmal so ganz heftige Schmerzen. Das hat heute Morgen angefangen. Eigentlich, ja, ich habe in der Küche ein bisschen aufgeräumt und habe eine schwere Wasserkiste von einer Seite zur anderen gestellt. Und mit einmal fing das an, dass ich solche starken Schmerzen hatte. Und das hier oben so im Brustbereich, und das strahlte dann so in den Arm rein. Und tatsächlich auch so ein bisschen hier hoch in den Hals und in den Unterkiefer. Das war mir ganz unheimlich. Und als ich mich dann hingesetzt habe und ein bisschen ausgeruht habe, ist es ein klein bisschen besser geworden. Aber insgesamt war mir das doch so unheimlich, dass ich gesagt habe, ich komme jetzt mal zu Ihnen. Und jetzt hatte ich das Gefühl, ja, sobald ich mich ein bisschen anstrenge, ist es auch wieder ein bisschen schlechter. Okay, ja, verstehe ich. Frau Baumgart, wann genau sind diese Schmerzen aufgetreten? Heute Morgen haben Sie gesagt? Ja, ich bin aufgestanden und dann habe ich halt erst gefrühstückt und dann habe ich meine Küche aufgeräumt und da habe ich halt so eine schwere Wasserkiste ein bisschen an eine andere Stelle getragen, damit ich dahinter sauber machen kann. Und mit einmal fing das an und das war gar nicht gut. Dann habe ich mich natürlich erstmal hingesetzt. Ja, und dann hatte ich das Gefühl, es wird wieder ein klein bisschen besser. Okay. Können wir vor einer Stunde sagen? Ich bin dann ziemlich schnell hier zu Ihnen gekommen, genau, ja. Okay, ja, verstehe ich. Ihre Schmerzen sind in Ihrem Brustkorb, oder? Ja, genau, so ziemlich weit hier oben. Okay, ziemlich oben, ja. Wie stark Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10? Wobei 1 sehr leichten und 10 sehr starken Schmerzen entspricht. Puh, also vorhin, das war so beängstigend, da würde ich schon sagen, das war bestimmt 8 oder 7, doch 8 vielleicht, ja. Aber jetzt ist es zum Glück ein bisschen besser, ja. Okay, jetzt ist es besser. Ja, ja, ja. Okay. Aber ich habe halt so Angst gehabt in dem Augenblick. Können Sie diese Schmerzen etwas genau beschreiben? Sind sie eher dumpf, drückend? Dumpf, drückend würde ich den nicht. Drückend, ja, aber vielleicht so scharf. Scharfe Schmerzen eigentlich. Ja. So, ja, stechend und drückend, würde ich sagen. Okay. Haben Sie auch Atemnot? Für einen Moment hatte ich das Gefühl, dass ich nicht gut Luft kriege, aber das ist jetzt wieder weg. Wieder, okay. Frau Baumgart, ich muss jetzt unsere Gesprächskurs unterbrechen. Ich werde Ihre Vitalparameter messen und ein EKG schreiben. Ich werde Sie an den Monitor anschließen. Ja, okay, das verstehe ich, ja. Ja, okay. Also das haben wir jetzt gemacht, ne? Okay, ja, wir haben alles gemacht. Alles läuft und ich lebe noch, ja. Okay, Sie sind stabil. Ich nehme an. Okay. Okay, Frau Baumgart. Sie haben gesagt, wenn Sie hinsetzen, gehen die Schmerzen weg oder fühlen Sie sich besser, oder? Da habe ich mich deutlich besser gefühlt, als ich mich dann hingesetzt habe. Ja, genau. Okay, okay. Und vielleicht nach dieser körperlichen Belastung hatten Sie diese starken Schmerzen, oder? Ja, genau. Okay, ja. Bin ich richtig? Okay. Haben Sie früher auch ähnliche Beschwerden gehabt? Ja, sowas kenne ich eigentlich nicht. Also ich habe ein bisschen hohen Blutdruck, das weiß ich. Das, manchmal merkt man das, aber das sind ja ganz andere Beschwerden als das jetzt, ne? Okay, bisher haben Sie solche noch nie gehabt? Nein, das habe ich noch nicht gehabt. Okay. Ist es Ihnen übel, Frau Baumgart? Nö, eigentlich, nö, jetzt nicht. Also vorhin war mir so, ja, so ein bisschen flau und ja, ich muss vielleicht sagen, so ein bisschen ängstlich. Ich habe mich so ein bisschen ängstlich gefühlt, aber das ist jetzt zum Glück besser, ja. Ängstlich, okay. Aber übel ist mir nicht, nein. Okay, ist es Ihnen schwindelig oder haben Sie schwarzvolle Augen? Nee, das ist es auch nicht, nein. Okay. Spüren Sie, dass Ihr Herz schneller als normal schlägt? Das ist mir jetzt nicht aufgefallen, nein. Okay. Okay, Frau Baumgart, husten Sie? Ja, ein bisschen Husten habe ich. Das ist so ein ganz trockener Husten. Den habe ich schon seit ein paar Monaten. Den werde ich irgendwie gar nicht los, obwohl es ja Sommer war. Trotzdem muss ich immer so husten. Seit ein paar Monaten, aber nicht neu. Hey, nicht heute. Das ist jetzt nicht neu, nein, nein. Okay. Okay. Ist es Ihnen aufgefallen, dass Ihre Beine geschwollen sind? Nee, die Beine sind eigentlich nicht besonders geschwollen, nein. Okay. Die sind ein bisschen dick, weil ich ein bisschen dick bin, aber sonst nichts, nein. Ja, okay. Frau Baumgart, haben Sie Fieber? Oh, habe ich nicht gemessen, aber ich fühle mich eigentlich nicht fiebrig. Okay. Haben Sie Stuhlfrost oder Nachtschweiß? Nachtschweiß habe ich nicht, nö. Okay. Können Sie gut schlafen oder brauchen Sie mehrere Kisten, um zu schlafen? Oder haben Sie irgendwelche Schlafprobleme? Ja, also ich schlafe nicht so gut, weil ich ziemlich oft nachts auf die Toilette gehe. Manchmal dreimal, zweimal, dreimal. Und deswegen schlafe ich natürlich nicht so gut. Okay. Tagsüber mussten Sie auch häufig auf die Toilette gehen oder nur nachts? Ja, tagsüber fällt mir das nicht so auf, aber nachts ist es halt ein bisschen lästig, ne? Okay, verstehe ich. Frau Baumgart, ist Ihr Gewicht in der letzten Zeit verändert? Nee, das ist eigentlich stabil geblieben, so leider. Ich hätte ja gerne mal ein bisschen abgenommen. Okay, und ich nehme an, dass Ihr Appetit gut ist, oder? Ja, der ist ziemlich gut, ja. Okay. Wobei ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe nämlich Diabetes und da soll man ja nicht so viel essen, ne? Ja, Sie haben chronische Erkrankungen, Bluthochdruck, Diabetes. Deswegen ja, Sie sollten unbedingt auf Ihre Diät achten. Haben Sie Probleme beim Stuhlgang? Ja, ich habe oft Verstopfung, muss ich sagen. Brauchen Sie irgendwelche Medikamente dafür? Nein, dann nehme ich so Hausmittel, dass ich dann getrocknete Feigen einweiche oder Pflaumen und dass ich vielleicht mal so Leinsamen esse oder so und dann klappt das auch wieder. Okay, sehr gut. Okay, Frau Baumgart, ich möchte jetzt über Ihre Vorerkrankungen sprechen. Sie haben schon gesagt, dass Sie Bluthochdruck und Diabetes haben. Haben Sie irgendwelche andere Erkrankungen? Ach ja, in meinem Alter, ne? Ja, klar. Also seinerzeit, als man das mit dem Diabetes und mit dem hohen Blutdruck festgestellt hat, hat man dann auch noch festgestellt, dass die Blutfettwerte so ein bisschen erhöht sind. Da soll ich also auch eigentlich aufpassen. Ja, genau genommen müsste ich also eigentlich ziemlich Diät essen, aber mache ich halt nicht, ne? Und dann hat man vor 3 Jahren auch festgestellt, dass ich unter Gicht leide. Also nochmal sowas, was auch unbequem ist. Okay. Vor 3 Jahren. Okay. Und die anderen Krankheiten, Bluthochdruck, Diabetes und Hyperlipidämie, seit wann leiden Sie? Das ist schon seit 10 Jahren. Okay. Haben Sie noch andere Erkrankungen oder wichtige Vorerkrankungen? Ja, also ich hatte eine Knieprothese links bekommen, weil ich Arthrose habe. Das ist jetzt 8 Jahre her. Und dann ist mir, Augenblick, da hatte ich eine Gebärmuttersenkung und hatte damit solche Probleme. Und dann hat man die Gebärmutter vor 9 Jahren entfernt. Okay. Vor 9 Jahren. Waren Sie damals auch in den Wechseljahren? Ja, ja, ja. Okay. Besuchen Sie regelmäßig Frauenarzt? Ja, da bin ich ganz, ganz tapfer, gehe ich regelmäßig hin. Und jetzt zuletzt war ich vor 1/2 Jahr. Okay. Diese Gebärmutterentfernung ist wegen einer bösartigen Erkrankung oder? Nein, wegen einer Senkung. Senkung, okay. Okay. Okay. Haben Sie noch andere Operationen gehabt? Nee, das war es eigentlich. Okay. Okay, Frau Baumgart, welche Medikamente nehmen Sie ein? Ja, also ich nehme Aspirin morgens und abends. Dann nehme ich Metformin auch morgens und abends. In welcher Dosierung Aspirin und Metformin? Aspirin 100 und Metformin 500. 500, okay. Und was noch? Dann nehme ich noch Valsartan 160 gegen den Blutdruck. 160. Bitte? Können Sie wiederholen, die Dosierung? 160? Ich oder? Meine 160 steht da drauf. Okay. Dann nehme ich morgens eine. Okay. Und? Ja, sonst nehme ich eigentlich nichts. Ja, ich habe mal so... Moment. Geht gerade nicht? Bin wieder da, Entschuldigung. Kein Problem. Ja. Ja, manchmal habe ich so ein bisschen viel Magensäure gehabt. Da habe ich dann mal Pantohexal bekommen. Nehmen Sie das nehme ich aber nicht regelmäßig. Nicht regelmäßig, okay. Pantohexal. In welcher Dosierung? Oh, ich glaube, das ist Pantohexal 600 heißt das, glaube ich. 600, okay. Okay, haben Sie irgendwelche Allergien, Frau Baumgart? Ja, ich habe wirklich zwei wichtige, die man festgestellt hatte, wo ich ein bisschen aufpassen muss. Das eine ist auf Jod. Und das andere ist eine Penicillinallergie. Okay. Wie oft sind diese Allergie bei Ihnen? Ja, ich kriege also so rote Quaddeln. Okay. Und Juckreiz, ne? Okay. Frau Baumgart, sind Sie vollständig geimpft? Gegen Corona, meinen Sie, bin ich voll, da habe ich 3 Impfungen, ja. Okay. Und sonst habe ich eigentlich auch, glaube ich, alles, was man so an Kinderkrankheiten haben kann, habe ich mal gehabt. Okay. Also die Impfung mal gehabt, ne? Okay. Okay, Frau Baumgart, rauchen Sie? Ja, nicht mehr. Ich rauche jetzt schon 10 Jahre nicht mehr. Da bin ich sehr stolz drauf. Und vorher habe ich, ja, viele Jahre aber nicht so schrecklich viel geraucht, also nicht mal ein Päckchen am Tag. So 15 Zigaretten am Tag habe ich geraucht. Und wie lange haben Sie geraucht? Ja, war schon eine ganze Weile, das waren über 30 Jahre. Über 30. Trinken Sie Alkohol? Ja, ganz wenig mal. Ja, mal Likör oder was weiß ich, wenn es mal was zu feiern gibt, ein Glas Sekt, aber eher wenig. Eher wenig, nicht täglich. Um Gottes Willen, nein, nein, nur wenn es was zu feiern gibt. Okay. Frau Baumgart, ich nehme an, dass Sie keine Drogen nehmen, oder? Ich Drogen? Nein, nein, die nehme ich nun wirklich nicht. Nein. Diese Frage stellen wir an alle unsere Patienten. Deswegen musste ich fragen. Können Sie Sport treiben? Nochmal bitte? Treiben Sie Sport, Frau Baumgart? Ach, in meinem Alter und bei meinem Gewicht, da ist das mit dem Sport so eine schwierige Sache. Nein, also wenn alles gut läuft, fahre ich mal mit dem Fahrrad zum Einkaufen, aber sonst mache ich keinen Sport, nein. Okay. Okay. Wir kommen gleich zu Ende, Frau Baumgart. Möchte ich ein paar Fragen zu Ihrer Familie stellen. Sind Ihre Eltern noch am Leben? Ach, mein Vater ist tatsächlich hochbetagt, der lebt noch und er lebt in einem Pflegeheim. Der ist ganz dement und da haben wir natürlich große Sorgen. Ne? Ah, okay, ja. Das tut mir und meine Mutter ist ganz früh gestorben. Die ist nur 60 Jahre alt geworden. Die hatte Leberkrebs. Leberkrebs, okay. Und hat Ihr Vater noch andere Erkrankungen? Also nicht, dass ich wüsste. Ich glaube, bei uns ist er gesund. Okay. Haben Sie Geschwister? Eine Schwester habe ich, ja. Ist sie gesund? Ach, nee, leider nicht. Die hatte vor einem Jahr einen Herzinfarkt. Okay, das tut mir leid. Aber sie lebt noch, oder? Ja, die hat ihn ganz gut überstanden, aber das war natürlich ein Schreck, ne? Ja, natürlich, ja. Sind Sie verheiratet? Ich bin verwitwet seit 2 Jahren. Verwitwet, okay. Leben Sie allein? Ja, ich lebe jetzt alleine. Die Kinder sind alle groß, sie sind alle aus dem Haus. Okay. Wie viele Kinder haben Sie? Oh, wir hatten 4 Kinder. War eine große Familie. Okay, sehr schön. Sind Ihre Kinder gesund? Die sind Gott sei Dank alle gesund, ja. Okay. Frau Baumgart, sind Sie Rentnerin oder Arbeiterin? Ich bin Rentnerin, ja, zum Glück, ja. Okay. Früher, in welchem Bereich haben Sie gearbeitet? Ich war als Schneiderin unterwegs. Ja, ich bin Schneiderin. Schneiderin, okay. Okay, ja, Frau Baumgart, ich glaube, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Oh, ich weiß gar nicht, Sie haben mich so viele Sachen gefragt und ich habe Ihnen so viel erzählt. Ich glaube, da ist nichts offen geblieben. Was ich natürlich jetzt wissen möchte, woher kamen denn diese schrecklichen Schmerzen und was kann man dagegen machen? Und natürlich ist das was Schlimmes, das möchte ich gerne wissen. Frau Baumgart, ich musste auch noch eine Frage stellen. Wurde bei Ihnen eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt? Irgendwann in den letzten Jahren? Nee, ist noch nie gemacht worden. Ja, noch nie. Okay, ja. Frau Baumgart, ich denke, dass Sie eine Herzgefäßprobleme haben. Und diese Beschwerden sprechen für ein Herzgefäßprobleme, eine Verengung vielleicht. Ich werde Sie jetzt natürlich körperlich untersuchen und dann ich werde Ihr Herz auch untersuchen. Nach der Ergebnisse können wir wieder sprechen. Okay. Ihre Beschwerden, Okay, gut. ein Herzkranz, Herzgefäßerkrankung, ja. Okay, gut, dann, ja, dann warte ich jetzt auf weitere Untersuchungen. Ne? Ja, bitte. Ich werde gleich Sie untersuchen. Dankeschön. Haben Kollegen noch Fragen? Ich habe keine Frage. Sie haben keine Fragen? Herr Dr. Gündes, das ist aber mal wirklich eine Seltenheit. Also, wenn jemand Herzbeschwerden beschreibt und Sie haben keine Fragen mehr, Frau Aline, da haben Sie aber sehr komplett nachgefragt. Merken Sie schon, ne? Jetzt ja. Denke ich, ja. Ich habe auf die Frage von Herrn Gündes gewartet. Ja, ja. Sie nehmen mir das nicht übel, ne, Herr Gündes? Ja. Okay. Alles hat sie gut gefragt. Sie hat wirklich, also ja, sehr zielstrebig und sehr präzise gefragt. Da war alles dran, super, ja. Ja, und Reaktion hat sehr gut, ich denke. Reaktion. Ja, also es war richtig super, ja. Ja. Danke. Wollen Sie schon gleich weitermachen oder brauchen Sie noch einen Moment? Vielleicht eine Minute wäre so. Ja, ja, alles gut, alles kann gut. Sofort kontrollieren. Heute 35 Kollegen ja, haben ja. Ja. Ja. Höre ich daraus, dass wir in eine strenge Prüfungsphase kommen? Haben jetzt viele Prüfungen? Ja, aber letzte drei Monate. In den nächsten drei Monaten? Ja, okay. Nächsten drei ja. Monaten. Naja. Diesen Monat keine, aber letzter Monat. Oktober, wissen, November, Dezember wie Sie kommt nochmal. Ja. Hm. Ich muss gleich beichten. Im Oktober bin ich nochmal 10 Tage weg. Und da bin ich auch so weg, dass ich eigentlich nicht gut abends Zoom machen kann. Ja. Ja, okay. Da muss ich dann leider einmal ausfallen lassen. Okay. Ja? Ein paar Tage. Aber Sie haben ja noch alternative Leute, ne? Okay. Welche Tage? Ich bin weg vom 1. bis zum 11. Okay. 16. Ja. 16. 1. Ja, also von dem Sonnabend. Wir können also nächste Woche noch machen. Okay. Und dann können wir in der nächsten Woche, ich weiß gar nicht, wann ich dann den Dienstag nach Hause komme. Wird wahrscheinlich knapp. Dann in der Woche drauf dann, genau, 1. bis 11. Oktober, genau. Ich glaube, der 11. ist ein Dienstag und dann können wir an dem Donnerstag wieder machen. Okay. Ne? Okay. Fällt also dreimal aus. Ich möchte zwei Fragen stellen. Geht es? Gerne. Also, beim Tiefatmen fühlen Sie mehr Schmerzen im Thoraxbereich, Linksseite? Ich glaube wohl. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube aber wohl, ja. Mhm. Und die anderen, Sie haben zwei Operationen durchgeführt. Sind die Operationen komplikationslos durchgeführt? Ja, da war nichts Besonderes, ja. Danke. Jo, gerne. Ich bin bereit. Ja, wunderbar. Ja. Okay. Hallo, guten Tag. Ich möchte Ihnen unsere neue Patientin vorstellen. Ja, wer ist das denn? Frau Martha Baumgart ist 66 Jahre alt. Der Patient ist 84 Kilogramm schwer und 1,65 Meter groß. Die Patientin, Entschuldigung. Die Patientin stellte sich heute bei uns wegen ungefähr seit einer Stunde bestehende starke Schmerzen in Brustkorb vor. Die Patientin erwähnte, dass die Schmerzen drückend und stechend seien und in den Hals und in den Unterkiefer ausstrahlen würden. Beim Hinsetzen würden die Schmerzen nachlassen und die Schmerzen seien nach einer körperlichen Belastung aufgetreten. Außerdem klagte die Patientin über Ängstgefühl. Darüber hinaus leidet die Patientin unter Nüktüri. Taşikardi, Dyspne, Nausea, Wurdenverneint. Seit ein paar Monaten habe die Patientin trockene Husten. Ja, die restliche vegetative Anamnese sei bis auf Obstipation unauffällig. Die Patientin an Vorerkrankungen leidet die Patientin an seit 10 Jahren bestehende arterielle Hypertonie, Diabetes mellitus und Hyperlipidemie. Außerdem leidet die Patientin seit 3 Jahren an Arthritis urica. Die Patientin habe sich eine TEP wegen einer Gonarthrose unterzogen und vor 9 Jahren habe sie sich einer Hysterektomie unterzogen. Die Patientin nehme regelmäßig zweimal 100 Milligramm Acetylsalicylsäure, zweimal 500 Milligramm Metformin, einmal 160 Milligramm Valsartan ein. Ferner nehme sie bei Bedarf Pantohexal 600 Milligramm ein. Die Patientin sei vollständig geimpft. Bei ihr seien Jod- und Penicillin-Allergien bekannt. Die Allergien äußern sich als Exanthem. Die Patientin habe vor 10 Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Davor habe sie 30 Jahre lang 15 Zigaretten täglich geraucht. Sie konsumiere selten Alkohol, Drogenkonsum wurde verneint. Sie treibe selten Sport, sie fahre manchmal Fahrrad. Ja. Die Familienanamnese ergab Demenz beim Vater und hepatozelluläre Karzinom bei der Mutter. Und die Patientin habe eine Schwester, die an einem Myokardinfarkt erlitten habe. Ja. Die Patientin sei verwitwet. Sie habe vier gesunde Kinder und sie wohne allein. Sie sei Rentnerin. Früher habe sie als Schneiderin gearbeitet. Ja. Was ist denn jetzt Ihre Verdachtsdiagnose? Ja, meine Verdachtsdiagnose ist Angina pectoris. Als Differentialdiagnosen kommen Myokardinfarkt, Herzinsuffizienz, nicht so hochwahrscheinlich, aber vielleicht Pneumothorax. Ja, genau. Ich würde zuerst den Patienten körperlich untersuchen. Ich habe schon die Vitalparameter überprüft. Und, und sie war stabil. Ja, sie war stabil. Mhm. Mhm. Und ich habe auch ein EKG geschrieben. War es besonders im EKG oder ist es auch weiß ich keine nicht. Ahnung. Kein, ja. Also dazu weiß ich zu wenig über EKG, ja. Okay, ja. Ja, und dann ich würde ein paar Laboruntersuchungen durchführen. Es war Blutbild, Kardiakenzym und Troponin, CK-Werte. Um eine Herzinsuffizienz auszuschließen, möchte ich auch NT-proBNP-Werte bestimmen. Und worauf gucken Sie wenn, im Rahmen der körperlichen Untersuchung, von der allein von der optischen Untersuchung her? Worauf schauen Sie da insbesondere? Oder was, was untersuchen Sie bei der körperlichen Untersuchung? Mhm. Ich zuerst bei der Inspektion würde ich beurteilen, ob der Patient Atemnot hat oder Cyanose vorliegt. Und ich kann auch Beine beurteilen, ob eine Ödeme vorliegt. Genau. Den, und ich werde auch Herz auskultieren. Ja, ob klar. Die Herztöne regelmäßig sind. Oder eine Tachykardie oder Palpitation kann ich auch beurteilen. Ja. Gut, wunderbar. Ja, das waren eigentlich waren das schon die Sachen, die ich auch hören wollte. Was würden Sie nach dem EKG und nach Ihrer Untersuchung noch an fortführenden technischen Untersuchungen vorschlagen? Ja, Echokardiographie ist auch hilfreich. Wir können Herzfunktion, Herzpumpfunktion beurteilen und ja, Herzklappen können wir auch beurteilen. Wenn eine Myokardinfarktus vorliegt, können wir die Wandbewegungen des Herzens beurteilen. Ja, Echokardiographie ist sehr wichtig. Und dann als nächster Schritt, wenn wir weiter noch Verdacht haben? Ja, können wir Herzkatheteruntersuchung, Angiographie durchführen. Ja, genau. Und darüber würden Sie dann die Patientin auch separat aufklären? Ja. Na? Okay, ja, gut. Ja, dann bin ich gespannt, was Ihre weiteren Untersuchungen ergeben. Bisher sieht es ja so aus, dass die nochmal Glück gehabt hat. Und dann würde ich sagen, halten Sie mich auf dem Laufenden, was bei Ihrer Patientin rausgekommen ist. Okay. Ja? Vielen Dank. Gut. Ja. Ja. Also, können Sie vielleicht zufällig morgen Ihre Prüfung machen? Seit 7 Monaten warte ich auf einen Termin. Oh ich nein. Habe immer noch keinen Termin. Oh, ist ja todnervig, ja. Aber Sie sind so gut, ne? Sie könnten sofort loslegen, wirklich wahr. Also ich würde sagen, das war eine absolut perfekte Vorstellung. Ja, sowohl was die Anamneseerhebung angeht, als auch was die Schilderung angeht. Ich habe eine winzige Sache, eine absolut winzige Sache. Die Patientin hat gesagt, sie ist 1,56 groß und sie haben daraus 1,65 gemacht. Ja. Das ich ist bei den 84 Kilo. Bei den 84 Kilo ist das immerhin relevant, weil das ja wirklich den, das Ungleichgewicht noch ein bisschen mehr verstärkt. Ja? Die ist also schrecklich klein und schrecklich dick, die ganze Person. Ja. Ja, aber das ist wirklich das Einzige. Sonst gibt es überhaupt nichts zu meckern. Sie haben alles aufgeführt, haben nichts ausgelassen. und haben das auch sprachlich eigentlich sehr, sehr schön gemacht. Was man vielleicht noch machen könnte, sie haben immer wieder gesagt, die Patientin. Mhm. Ja, und sie natürlich auch. Aber sie können zwischendurch mal so ein bisschen abwechseln, Frau Baumgart hat, ne, und so. Mhm. Also, dass sie mal zwischendurch den Namen sagen. Aber bei ihr war das im Gespräch, war das sehr angenehm, dass sie sie sehr oft mit Namen angesprochen haben. Und nur jetzt ist mir das aufgefallen bei ihrer Schilderung, dass das relativ häufig kam. Aber das ist wirklich, also, ich sag mal, Kosmetik, ja. Ansonsten würde ich sagen, viel besser kann man das nicht machen, als Sie das heute gemacht haben. Vielen Dank.